Wir sind Ann-Sophie und Nuria, die Feminist Podcast Agency. Hallo zusammen! Heute und dann in den nächsten paar Folgen wollen wir mal eine deutsche Serie besprechen, nämlich der Tatortreiniger. Wir haben uns gedacht, es wäre interessant und auch gut, mal eine Serie aus unserem Kulturkreis, aus dem deutschsprachigen Raum zu besprechen und nicht wie immer oder wie meistens bisher halt englischsprachige Werke. Und wieso genau, auf das werden wir dann noch genauer eingehen. Nun zu Tatortreiniger. Vielleicht höchstwahrscheinlich oder vielleicht kennen nicht so viele diese Serie, deswegen wird Ann-Sophie mal den Plot erklären oder vorlesen, besser gesagt. Und zwar ist die Serie vom Norddeutschen Rundfunk, also NDR, und der sagt über die Serie, Zitat, Heiko, Schotti, Schottes Arbeit fängt dann an, wenn andere sich vor Entsetzen übergeben. Wenn es einen Tatort zu säubern gibt, ist er zur Stelle. Blut wegwischen, Überreste entfernen, alles kein Problem für den Tatortreiniger. Dabei trifft der kauzige Schotti häufig auf sehr skurrile Typen. Die Folgen im Überblick. Sorry. Das gehört natürlich nicht mehr zum Inhalt. Die Serie spielt in Hamburg, also im Norden von Deutschland. Hamburg liegt zwischen Niedersachsen und Schleswig-Holstein in der Nähe von der Nordsee. Und der Hauptdarsteller, der Tatortreiniger, ist Bjarne Mädel. Und die Serie lief von 2011 bis 2018. Und eben, Ann-Sophie, also du hast einen Großteil von der Serie schon gesehen. Ich bin noch relativ frisch. Ich hatte mit dir mal eine Folge zusammengeschaut. Und jetzt habe ich mal die erste Staffel, und das sind nur 4 Folgen, die habe ich jetzt mal alle gesehen, diese 4 Folgen der ersten Staffel. Und deswegen kann ich jetzt heute auch da frisch davon erzählen. Und einfach als Hinweis, die Serie ist unter anderem auf Netflix verfügbar. So habe ich sie jetzt geschaut. Es gibt aber auch noch andere Möglichkeiten. In der Mediathek, genau, in der Mediathek vom NDR sind sie auch. Und es ist ja nie verkehrt, die Serien an der Quelle abzugreifen, ja. Also da zu schauen. Und ich habe jetzt eben so ein bisschen Notizen gemacht, so meine Gedanken geordnet. Und da kann ich ja dann berichten und du kannst sonst natürlich Fragen stellen und allgemein dazu sprechen. Du kennst ja die Serie eben. Wir können auch ehrlich sein und sagen, dass ich es einfach verpennt habe, die Serie, die Folgen nochmals zu gucken. Deswegen, und die 4 habe ich gerade nicht mehr so präsent. Aber genau. Du bist quasi jetzt die Folgenexpertin und ich habe schon einen großen Überblick und einfach auch sonst zu der Serie einen Eindruck. Also, weil das wollte ich noch sagen. Als Empfehlung jetzt für Leute, bevor, falls sie sich die Serie anschauen wollen, bevor sie uns zuhören. Die Serie ist einerseits, finde ich, inhaltlich sehr gut. Also sie geht die verschiedensten Themen, gesellschaftlichen, aber auch so Alltagsthemen an. Immer komprimiert in einer Folge. Die Folgen sind sehr gut aufgebaut und geschrieben. Also allein schon strukturell immer schön. Und filmisch finde ich die halt auch richtig schön. Also es hat einen sehr eigenen Bildstil und auch, also das merkt man auch übers Szenenbild ist auch sehr ausgewählt und auch die Art und Weise, wie die Geschichten erzählt werden. Manchmal sind fast so, nur sehr selten, aber so fantastische Elemente mit drin. Genau, also die Serie ist sowohl aus inhaltlicher Sicht, finde ich, sehr spannend und lustig, aber auch aus filmischer Sicht ansprechend. So, noch als Anreiz, das zu schauen. Das ist gerade auch das Erste, das ich erwähnen wollte. Der Filmstil, das ist mir halt sofort dann als Erstes auch aufgefallen. Das Intro ist ja immer gleich, wie er so seine Sachen packt und das Auto steigt und dann zum Tatort fährt. Genau. Da ist eben der Schnitt, die Schnittart und dann auch gerade in der ersten Folge, so am Anfang, wo er sich dann beim Tatort selber dann bereit macht, hat mich sofort auch so als Beispiel an Edgar Wright Filme erinnert. Der hat ja Hot Fuzz, Shaun of the Dead, Baby Driver, der ist dafür bekannt, dass der Filme hat, wo sehr an Stellen aber kreativ und wirklich coolen Schnitt haben, wo so halt Szenen ganz kurz aneinander geschnitten werden, aber wirklich sehr effizient und auch auf eine unterhaltsame Art die Informationen, die man braucht, eben zum Beispiel wie jemand seinen Job macht, sieht man sofort in kurzen Sekunden, wie das abgeht und checkt und dann weiß man auch, okay, so sieht der Alltag aus für diesen Charakter und so. Also, ja. Und das ist mir gerade aufgefallen, dass für eine deutsche Serie ist die Serie eben sehr kreativ geschnitten. Also nicht so, blöd gesagt, 0815, sondern wirklich, sie haben sich da ein bisschen kreative Spielereien erlaubt. Und da gibt es auch in einer späteren Folge, kann ich das dann nochmal erwähnen, wo ich das bemerkt habe. Und was dazu kommt, ist, dass natürlich nicht nur der Schnitt ist ausgefallen, sondern es passt halt immer auch zum Inhalt. Es ist quasi nicht nur Ästhetik um ihrer selbst willen, sondern klug eingesetzt, um den Inhalt der Folge auch zu unterstützen. Also jetzt, die Serie hat generell einen Stil, so, du hast jetzt gerade den Vorspann auch genannt, aber noch dazu kommt, dass das auch immer ganz gut auch zu den Inhalten passt. Ja, voll. Ja, also das, man merkt, da haben sie sich auch wie extra Mühe gemacht oder sich noch ein bisschen mehr darüber Gedanken gemacht, wie können wir das auf eine andere Art und Weise darstellen. Ja. Und genau, das zieht sich dann eh durch. Und ich finde auch so der Humor und so, also wie der Schotti er spricht, also ist ja sehr typisch eben so Hamburg-Dialekt, so das Moin Moin, diese Art von Sprechen. Aber ich fand es irgendwie, als erstes habe ich immer gedacht, so ja, es fühlt sich irgendwie natürlich an, aber ich wohne jetzt nicht gerade in dieser Gegend. aber irgendwie kam mir es doch recht authentisch rüber. Ja. Sonst sage ich jetzt mal, was bei der ersten Folge speziell war. Also der Titel ist da ganz normale Jobs. Und das Spezielle dort ist, dass also eben das Prinzip der Serie ist ja immer eigentlich das Gleiche. Er fährt zum Tatort und will dann anfangen, dort die Überreste von diesem Mord oder Unfall oder was auch immer zu putzen. Und dann kommen eben andere Menschen dann auf einmal tauchen auf oder andere Sachen passieren. Und da ist es dann halt so, dass eine Sexarbeiterin auftaucht, die dann halt noch nicht weiß, dass das Opfer nicht mehr am Leben ist. Und dann hat er dort das dann bemerkt und dann mit Schotti dann da halt größere Gespräche führt. Und da habe ich dann schon gemerkt, und auch dann, weil es auch in der zweiten Folge geht es auch noch konkret um einen anderen Job, dass man da durch Schotti auch wie Einblick in andere Arbeitsfelder bekommt. Also jetzt gerade bei diesen Episode 1 und Episode 2 ist es ganz klar so, Episode 4 dann auch, wo es um einen Psychotherapeut geht unter anderem. Also das ist noch lustig, also er sieht ja dann eben das Leben von anderen Menschen, nicht unbedingt das Opfer, sondern eben die Leute, die dann dort, dann gerade halt auch dort sind. Und hier war es jetzt eben eine Sexarbeiterin. Und ich fand das wirklich noch, also überraschend süß, oder ja, also sie haben es recht respektvoll, sind sie angegangen, weil so diese Klischees, die man dann hat, die viele über Frauen, die oder Menschen allgemein, die diesen Bereich arbeiten, werden da ein bisschen auseinandergenommen oder genauso irgendwie auf eine Weise kommentiert, die man zuerst nicht erwartet. Weil es geht ja dann eben darum, ob es eben ein normaler Job ist oder nicht. Und dann ist ja auch der Punkt, dass er ja auch etwas macht, wo viele vielleicht dann nicht so schön finden, das als Job zu haben und so. Und dann, weil da gibt es zum Beispiel diese Stelle, wo sie dann darüber reden, eben nicht jeder kann diesen Job machen. Und sie sagt dann von sich selber, ja, eben sie ist ja selbstständig. Also dann eben die Steuer und die Papiere, das muss man dann alles selber machen. Also sie geht dann als erstes auf das ein und nicht das, was man sich vielleicht zuerst denken würde, wieso diese Art von Job anstrengend wäre oder so. Und das fand ich noch herzig. Und er hat sich ja dann doch eher... Sie haben ja dort auch recht eine produktive Unterhaltung dann geführt, weil er hat natürlich eben auch so die Klischees dann immer vor sich und das ist doch, das könnte er nie machen, das ist doch, wie sagt man, eben nicht angenehm, so eine Arbeit zu leisten und so weiter. Und das, ja, fand ich gerade gut, wie sie da mit diesem Thema umgehen. Also eben, ich sage jetzt Sexarbeiterin, so haben sie es dann, sie haben dann schon immer Prostituierte benutzt, diesen Begriff. Ja, das ist ja mal auch eine Diskussion, aber ich glaube, für diese Figuren macht es wohl Sinn, dass sie mit dieser Sprache arbeiten. Ich glaube, mir fallen dazu direkt mehrere Sachen ein. Das eine ist, dass ich es clever finde, also Krimis sind ja auch so interessant, weil Mord passiert einfach überall in der Gesellschaft. Das heißt, man wird an unterschiedliche Orte hingeführt. Aber es ist so eine schöne Abwechslung, dass in der deutschen Fernsehlandschaft mal nicht irgendwelche Ermittler durch die Gegend rennen, weil es gibt ja zig Krimis in Deutschland. Oh ja. Das ist, also, sondern halt, ist der Tatort reinig ist, das heißt nachgetaner Tat. Aber natürlich bleibt trotzdem dieses Element bestehen, dass dich Morde oder Todesfälle an die unterschiedlichsten Orte führt und zu den unterschiedlichsten Menschen, weil das etwas ist, was einfach alle Menschen verbindet, dass sie sterben. Und bei Schotti ja noch darüber hinaus, das sind ja nicht immer nur gewaltvolle Tode, sondern manchmal stirbt auch einfach jemand auf eine Art und Weise, die man aufputzen muss. Ja. Und da stimme ich dir total zu, das ist einer der faszinierenden Aspekte dieser Serie, wo es überall hingeht. Sowohl örtlich als auch von den Menschen, weil örtlich ist ja eine Sache, die ist irgendwie übers Opfer festgelegt und dann kann es ja sein, dass du in einer Villa landest, aber die Person, mit der er spricht, ist vielleicht der Dachdecker oder sowas. Das heißt, du hast dann nochmal einen Ort und Person müssen auch nicht immer übereinstimmen. Und der andere Punkt, was du jetzt gesagt hast mit die Frau und Schotti sagen Prostituierte, ich meine, Schotti ist eine wunderbare Figur. Also die Serie hat ja schon klare politische Aussagen. Die nimmt eine Haltung ein, würde ich klar sagen. Es gibt eigentlich immer eine Moral bei diesen Folgen. Aber ich finde, nicht auf eine falsch oder richtig, oder also nicht unbedingt eine binäre Struktur, sondern oft wird dir eigentlich so ein bisschen die Situation aufgefächert. Du hast sowohl Schotti mit seiner Ich komme von außen an eine Sache heran, hat aber selbst seine Erfahrungen, der ist ja sehr offenherzig. Also der kommt ja dahin mit sich und dem, was er so erlebt, aber er ist ja eine sehr, also er ist ja nicht lernabgeneigt. Also er hat so seine Vorannahmen und sonst was, aber er ist ja total bereit, auf andere einzugehen und sich auch auf eine Situation einzulassen. Mit, und das zieht sich durch die Serie durch, mit zum Teil aber ganz klaren dann doch wieder Einstellungen, die er auch nicht bereit ist. Also nicht, dass er einfach irgendwie ein Relativist ist, der alles relativ sieht oder so. Aber einer mit klaren Einstellungen oder auch gerade sehr menschlichen Einstellungen, finde ich, aber bereit dazu zu lernen und auf andere einzugehen. Ja, und ich glaube, es ist eine ganz wunderbare Figur, um ihn an all diese unterschiedlichen Orte zu schicken. Weil ich glaube, was immer da ist, ist, dass er eigentlich erstmals auf einer menschlichen Ebene sehr offen und auch großzügig ist. Und es ist ja dann oft so, dass in diesen Folgen unterschiedliche Ansichten aufeinandertreffen oder unterschiedliche, so die verschiedenen Aspekte einer Situation aufgefächert werden. Genau, also sie diskutieren es ja dann wirklich durch. Er ist ja dann gar nicht... Oft ist es dann eigentlich genau auch ein bisschen lustig, dass er ja dann gar nicht wirklich am Arbeiten ist, sondern dann eben mit diesen Personen auf dem Sofa hockt und diskutiert. Natürlich für uns als Zuschauer ist das toll, aber sie gehen es dann wirklich durch. Sie gehen die Argumente, man sieht dann, welche Gedankengänge sie machen, auf beiden Seiten. Genau. Und manchmal putzt er dann wieder weiter und dann merkt man und dann plötzlich hält er wieder inne und dann ist ihm wieder was gekommen oder so. Das finde ich so gut, weil das bei mir ist Putzen auch so oder Aufräumen ist häufig etwas, was ich mache, während ich telefoniere. Und irgendwie finde ich so diese Verbindung von er kann mit wem reden und dann macht er wieder weiter mit seiner Aufgabe, die andere Person erledigt vielleicht auch wieder was. Und dann kann man irgendwie so verarbeiten und dann reden sie wieder drüber. Hatte man wieder eine Erkenntnis oder eine neue Frage. Und was ich auch clever finde mit dem Putzen ist, also manche Leute macht's, weiß ich, glaube ich, die macht's ein bisschen verrückt, dass er ja eigentlich nie so richtig putzt. Aber ich finde, es stimmt gar nicht. Ich finde, man sieht öfters, wie er einen Fleck oder sonst was wegkriegt. Und ich finde es eigentlich immer sehr befriedigend. Und das ist mir auch aufgefallen. Also er wird dann wirklich als kompetent dargestellt. Also er hat jetzt mehrmals in dieser ersten Staffel gezeigt, wie man einen bestimmten Flecken, den alle anderen bisher nicht putzen konnten, er weiß dann, welches Mittel da hilft. Genau. Also bei der, in der ersten Folge hilft er ihr dann so einen Currysauce-Flecken auf ihrem teuren Mantel herauszuputzen und so. Da erklärt er dann auch wirklich, wieso und wie, warum und was geht nicht und was geht. Also er wird eigentlich als jemand dargestellt, der doch seinen Job wirklich gut macht. Also das fand ich noch schön, weil es wäre oft, ist es ja so, ah ja, ein bisschen der blöde, nicht so gebildete Arbeiter, ja, der kann sogar seinen Job nicht wirklich gut. Also das ist hier ist es sicher nicht so. Ja. Also Shotty wird auf jeden Fall ernst genommen als Figur. Ja, und für seinen Job. Und er muss sich ja mal ein bisschen verteidigen im Sinne von wegen, dass er genau sagt, er ist Tatortreiniger und dann sagen die anderen, nein, sie sind doch einfach Putzmann oder so. Und er besteht darauf, nein, er macht diesen Job, den viele andere nicht machen können, weil sie dann eben nicht mit Blut und anderen Körperflüssigkeiten umgehen können, weil sie sich dann übergeben müssen und so. Er macht halt das, was andere nicht können. Und dass er das auch darauf besteht, dass er deswegen eben konkret Tatortreiniger ist, finde ich, macht auch Sinn. Aber dann eben, die Leute schauen dann halt oft herab, also um das geht es dann auch noch öfters, ja. Ja, das Thema Arbeit ist eh auch was sich durchzieht. Und ich finde, da hat die Serie einen für mich auch sehr sympathischen Stand. Also, weil man sieht ihn ja auch öfters, also das ist nämlich, die Serie sagt, er ist wirklich gut in seinem Job und er macht es auch effizient. Aber er ist jetzt nicht einer, der hinkommt, sondern also der lässt auch anderen Dingen Raum. Ich meine, klar, das ist natürlich auch fiktional überspitzt und sowieso für die Serie. Aber also dieser Arbeitswahn, der zum Teil herrscht, über den lasse ich mich ja öfters aus. Also dieser Druck, immer so viel zu arbeiten, und ich glaube nicht, dass wirklich viel mehr dabei rumkommt, anstatt dass es irgendwie stärker verbunden wird. Also was... Ja, es ist natürlich überspitzt, aber ich meine, Shotty, indem dass er vielleicht nicht sich vielleicht mal eine Stunde Zeit lässt, erlebt ja aber irgendwie noch Dinge dabei oder redet mit anderen, also er nimmt seine Umgebung richtig wahr. Und aber da gibt es auch andere Folgen, die das tatsächlich etwas konkreter behandeln. Und auch, also ich finde die Serie so toll, indem die trifft zum Teil Themen und Fragestellungen so gut und zeigt einfach, warum manche Sachen auch besser sind als künstlerischer Ausdruck, als das jetzt irgendeine Abhandlung oder so sagen könnte. Aber das stimmt. Also seine Arbeit ist kein unwesentlicher Teil der Serie und macht ihn als Figur aus. Es ist nicht beliebig. Es ist nicht irgendein Job, den er macht, sondern es ist sehr spezifisch. Und das erinnert mich so ein bisschen an Kulturanthropologie. In der Kulturanthropologie sagen wir doch, man kann vom Kleinen auf das Große schließen. Also man kann irgendwie einen Geldbeutel von Nuria sich anschauen und daraus Schlüsse ziehen auf größere gesellschaftliche Zusammenhänge. Aber es ist wichtig, dass es spezifisch dein Geldbeutel ist, weil wir ihn dann in Kontext setzen können und eine Geschichte hat. Und ich finde, das ist das, was unser Fach macht. Ja, und das passiert hier eigentlich auch in dieser Serie. Du hast eine konkrete Figur und nicht eine Figur, die alle möglichen Leute sein könnten. Aber gerade deswegen lässt sich daran dann doch wieder Aussagen treffen, die breiter gültig sind. Weil ich finde, wenn man nicht spezifisch ist in seinen Figuren, dann wird es beliebig oder austauschbar. Oder dann ist immer die Frage, ja, und was spielt das jetzt für eine Rolle, diese Aussage, die da getroffen wurde? So. Ich habe jetzt halt kein gutes Gegenbeispiel. Ich finde, Shotty ist ein schönes Beispiel für, warum eine recht spezifische Figur es möglich macht, dass man größere gesellschaftliche Zusammenhänge aufmacht. Ja, an das habe ich gar nicht gedacht, wie eben diese gesellschaftlichen Einblicke, dass wir das ja in unserem Studium eigentlich auch so gelernt haben, dass wir haben nicht den Anspruch, alles auf einmal darzustellen und zu erklären, weil das geht einfach nicht, das kann man nicht einfach so schnell, sondern es ist auch berechtigt, wenn man so eben einzelne Personen nimmt und dann die dafür genauer zu Wort kommen lässt und dann das als Einblick benutzt, um dann größere Dinge zu erklären oder zu verbinden. Aber das heißt nicht, dass das dann immer eine fertige Formel ist, die einfach jeden Aspekt von unserer Gesellschaft perfekt jetzt auf den Punkt bringt, weil eben so genau kann man das gar nicht. So Fallbeispiele, die aber trotzdem eben legitim sind, die trotzdem Aussagen machen, mit denen man dann etwas Größeres auch erklären kann. Ja. Und gerade weil sie spezifisch sind. Weil dadurch, dass sie spezifisch sind, also dass sie klare eigene Eigenschaften haben, lassen sie sich an andere Sachen, mit anderen Sachen verbinden, mit Arbeitssituationen, Arbeitsstrukturen größeren oder mit familiären Situationen. Das geht aber nur, wenn du wirklich die Figur oder Person eine spezifische Familiensituation hat, mit der man überhaupt genau das zurückbinden kann. Ach ja, gut. Ja, lustig, also das, an das habe ich gar nicht gedacht. Da kann man diese Serie sehr gut mit Kulturanthropologie zusammenbringen. Das ist jetzt wirklich gerade eine interessante Perspektive. Dann spreche ich sonst jetzt mal zu Episode 2. Da geht es darum, dass er bei einem Romanautor vorbeigeht, weil da ist seine Tante gestorben, aber der Autor selber ist noch im Leben. Und das eben, das habe ich vorher gesagt, da hat man auch so einen Einblick in das Arbeitsfeld eines Autors, der hat gerade an seinem Roman arbeitet und der hat eine Schreibblockade. Und dann ist lustig, wie es dann dazu kommt, dass dann der Autor, also zuerst kriegt natürlich Schotti Einblick in die Welt dieses Autors, aber dann dreht sich's um. Dann fängt der Autor sich von Schotti zu inspirieren und wie der seinen Job macht und was der für Dinge bei sich hat. Und dann gibt es einen Moment, wo er dann so sein Wurstbrot, das er für das Mittagessen mitgebracht hat, dass das dann eine große Inspiration ist für etwas im Roman und so weiter. Und dann ist auch ein bisschen, geht es dann auch ein bisschen so, also das ist dann halt eher so ein intellektueller Charakter, dieser Autor. Und dann Schott ist dann natürlich eher vom Spektrum eher auf der anderen Seite. Da sieht man auch vielleicht ein bisschen dann so Klassenunterschiede, die dann aber in einer anderen Folge nochmals stärker thematisiert werden. Aber eine Sache, die mir noch aufgefallen ist, ist dann, es geht dann darum, dass dann zwei Frauen vorbeikommen, die dann irgendwie sagen, dass dieser Autor für einen Preis nominiert ist und den auch höchstwahrscheinlich gewinnen wird. Und zuerst freut er sich darüber, aber dann merkt er irgendwie, dass das nur ein Provinzpreis ist, irgendwie von Thüringer Landfrauenverein. Und dann wird er deswegen dann noch so dann wie sauer und beleidigt, dass jetzt halt irgendwelche Landfrauen meinen, ihm einen Preis zu geben, wenn er doch eigentlich den deutschen Buchpreis möchte. Also halt Prestige und Anerkennung von einer anderen Institution. Es ist ja nicht so weiter thematisiert worden, aber aus ihrem Grund ist es ja trotzdem in dieser Folge drin. Dachte ich dann auch so, okay, es ist halt eben. Dann ist es auch noch ein Frauenverband, vielleicht ist das dann wieder so etwas, das einem wie am Stolz, am männlichen Stolz dann wie so nagt, und, während der Deutsche Buchpreis vielleicht eher eine männliche Institution ist und so weiter. Aber das wurde da dann nicht einmal weiter thematisiert. Aber es ist auch so ein Detail, wo ich dachte, okay, das haben sie wohl doch für einen Grund hier reingetan. Ja, und ja, aber so viel habe ich jetzt sonst zu dieser Folge nicht. Es war einfach. Ja, war einfach lustig, wie am Anfang Schotti sich mega Mühe machen muss, keine Geräusche zu machen, was natürlich blöd ist, weil er muss ja putzen. Aber nachher gibt es dann eine Szene, wo Schotti seinen Job machen möchte und der andere beobachtet ihn. Und dann kann Schotti auf einmal so halt genau die gleichen Dinge sagen, die vorher dieser Autor dann immer zu ihm gesagt hat. Das war einfach, ist halt auch so eine nette Umdrehung. Und das dann wie Schotti als Inspiration und ihn auch, genau, er hilft ihm dann auch bei der Schreibblockade, weil genau der Autor, das war noch so auch dieser Unterschied zwischen jemand, der viel zu intellektuell dann über etwas nachdenkt, weil der wollte irgendwie beschreiben, wie die Figur in seinem Buch eine Treppe hochsteigt. Mhm. Und dann sagt dann schlussendlich Schotti einfach, ja, wieso schreiben sie nicht einfach, er ging die Treppe hoch. Und dann checkt dann der Autor irgendwann dann, ah ja, stimmt, das geht ja auch und blablabla. Irgendwie sowas war denn da. Das hat das ist jemand, der das ein bisschen mal simpler auf den Punkt bringt, dass das dann auch je nachdem einen Wert hat und so. Das war noch interessant. Ja. Aber jetzt im Vergleich zur ersten Episode fand ich die jetzt ein bisschen weniger interessant, aber ja. Ja. Trotzdem auch gut. Ich glaube, mir ging es ähnlich damals. Also ich weiß auch noch, dass ich die erste Folge toll fand, dass mir die Frau auch gefallen. Ja. Ja, die Maya habe ich jetzt gesehen, ist glaube ich ihr Name. Ja. Okay. Ja, sonst bei der nächsten Episode, da finde ich, da war das Thema Klassenunterschied und so Unterschied zwischen eben der Oberschicht und jemand, der eher der unteren Arbeitsschicht kommt, wird dort viel stärker noch thematisiert. Sonst kann ich da meine Gedanken. Was ist das mit der alten Frau da, oder? Ja, ist so eine reiche alte Witwe. Da geht es dann darum, dass ein Einbrecher bei ihr im Haus war und der ist dann zuerst, meint man, der ist dann einfach die Treppe runtergestürzt, weil er sich hat mit der Frau, sie hat ihn halt in der Nacht bemerkt, ist zu ihm gegangen, da gab es wie einen Streit und dann ist er anscheinend die Treppe runtergeflogen und ist dann durch das gestorben. Es kommt dann aber raus, dass sie ihn aber bewusst mit einem, also ja, Spoiler, mit einem Golfschläger dann noch tatsächlich fertig umgebracht hat. Also er war schon verletzt, aber sie hat ihn dann aus Wut, dass er halt ihr eingebrochen ist und dann konkret auf einem alten, besonderen Sofa, wo schon ganz viele andere wichtige Leute gesessen sind, dass der eben auf diesem Sofa zuerst mit den Straßenschuhen draufgestanden ist und dann hat man das Sofa auch noch extra aufgeschlitzt und das war natürlich ein absolutes Sakrileg und deswegen hat sie irgendwie extra umgebracht und das hat Schotti dann halt, findet das heraus und dann geht es dann noch darum, dass sie ihn halt ein bisschen bestechen möchte, damit er dann das nicht meldet. Und der Punkt dort ist, dass sie ihm ein mega teures so ein Maserati-Auto hat, wo sie eigentlich gar nicht so braucht und sie gibt ihm dann halt, sagt ihm halt, er könnte es halt haben, sie zahlt auch die Versicherung dann jedes Jahr und deswegen ist dann der Schotti so er weiß, moralisch gesehen muss das melden, er findet es auch nicht gut, dass sie natürlich diesen Mann, der da bereits verletzt am Boden lag, dann noch auch umgebracht hat, wegen dem Sofa, aber gleichzeitig will er auch das Auto und dann geht es darum, dass er nicht weiß, wie er sich entscheiden soll. Aber das Grundthema ist eben so dieser Klassenunterschied, weil ganz am Anfang, wo er bei der Tür läutet und dann über die Kamera sieht sie dann, wie er aussieht, sagt sie dann so, ja, sie sehen aber nicht so aus, als hätten sie die Abitur gemacht. Und dann, also und das stimmt halt auch, er sagt dann, ja, er hat sie nicht gemacht und muss das noch extra laut sagen, weil sie nicht gut hört. Und dann geht es halt auch wiederum, wie so jetzt, vielleicht jetzt eher in Deutschland, wie dort Leute, die eben nicht die Abi gemacht haben, dann halt so ein bisschen anders angeschaut werden, anders behandelt werden. Ja, vielleicht als Erklärung von Leuten aus der Schweiz. Also in Deutschland machen sehr, sehr viele, also viele Leute auch Abitur erstmal, bevor sie eine Ausbildung machen. Weil in der Schweiz ist ja eher so, dass wenn man schon weiß, dass man eine kaufmännische Ausbildung oder eine andere Ausbildung macht, dann macht man oft eine Berufsmatur. Genau, und nicht das klassische Abitur. Was nicht heißt, dass man im Endeffekt nicht auch studieren kann. Aber es ist einfach, in Deutschland machen sehr viele erstmal Abi. Also auch wenn sie danach nicht unbedingt studieren. Genau, bei uns ist es sozusagen, okay, Berufsmatur, ist halt, da kann man halt nicht noch nicht in die Universität. Aber deswegen hat es halt viele Leute bei uns, die sozusagen nicht die klassische Matura gemacht haben. Und das ist ganz normal, während es in Deutschland diese Unterscheidung halt eben anders gewertet wird. Ja. Und da gab es noch eine Stelle, wo er dann halt gerade am Putzen ist und sie schaut ihm zu und dann fragt sie ihn, was er beruflich macht. Und dann er so, ja, das hier, ich putze. Und das war erst ein Moment, dass sie dann wie diesen Job eben auch nicht ernst nimmt. Das wortwörtlich das, was er jetzt gerade macht, ist sozusagen ist zu wenig ein Beruf und so. Und dann eben das ganze Zeug, dass eben jemand eingebrochen ist, dann kommt irgendwie ein Bekannter von ihr und sagt eben, oh, das geht nicht, man braucht noch mehr Überwachung und einen elektrischen Zaun, weil sonst ist das verboten, aber sie brauchen das doch, um sich eben vor solchen Gesindel zu schützen. Also so diese Diskussion kam da rein und das hört dann Schotti und man merkt, dass er das natürlich auch eher übertrieben findet und so und er eben er auch das ganze Zeug mit dem Sofa, also da die Message da ist recht klar, dass halt diese alte Dame es natürlich übertreibt und dass sie auch zu Unrecht natürlich diesen Einbrecher dann eigentlich exekutiert hat, das sagt auch Schotti dann so. Am Schluss stirbt sie ja dann, wo sie den Golfschläger zurückbringen will, weil also Schotti darf ihr da nicht helfen, weil da wäre ja ein Kompliz, dann will sie den halt selber entsorgen oder also zurückbringen und fliegt dann halt auch die Treppe runter und ist dann am Schluss auch tot. Und auch das Zeug mit dem Auto hat sich dann erledigt, weil wenn sie tot ist, kann er auch nicht mehr das Auto haben. Ja, das war halt einfach noch so, seine Zwiespalt da wegen dem Auto war noch lustig, weil er geht dann immer zum Fenster und zack und spricht ja, halt seine Gedanken laut aus und so, und dann ist noch eine Katze da, die immer dort rumstreicht. Schaut, und so. Ist sowieso gut darin, auf Dinge sehnsüchtig zu gucken. Ja. So. Also er ist da wirklich. Aber er ist trotzdem, er hat wirklich. Also das fand ich echt schön, dass er doch an seiner Moral recht lange festgehalten hat, weil er erklärt dann doch ihm, das sei nicht richtig, das ist nicht okay, er muss das jetzt melden. Und dann sagt sie eben. Dann hat er immer so einen Moment, wo er kurz sagt, was? Sie will mir das Auto geben? Und dann ist er, nein, mach ich nicht. Und dann sagt sie mir, ja, wollen Sie mal das Auto anschauen? Und dann rennt er zuerst weg, um ihm das Auto anzuschauen. Und dann kommt aber wieder zurück und so, nein, ihm, er darf das nicht machen, das geht nicht. Also er kämpft damit, aber schlussendlich ist er doch immer wieder auf der guten Seite zurückgeblieben. Ja, er hat einen sehr guten moralischen Kompass oder auch sehr feste Grundsätze eigentlich. Ja, genau. Also klar, das Auto da hat ihn dann schon recht sehr fest verführt, aber schlussendlich war es dann halt egal. Aber ja, doch, er hat auch da, glaube ich, mehrmals dann gab es so Momente, wo er halt doch stolz dazu steht, dass er jetzt diesen Beruf macht. Ja, er hat die Abitur nicht gemacht. Da gibt es noch einen Moment, wo dann irgendwie so ein Spaziergänger mit seinem Hund vorbeikommt und dann eben sagt, oh, das würde ich jetzt aber nicht laut sagen, dass er eben die Abitur nicht gemacht hat. Das ist ein Moment, wo einfach jemand auf der Straße einem das sagt, aber so ist ja nicht nötig. Genau, aber trotzdem, es ist okay und diese Frau mit diesem Sofa, das anscheinend so wichtig ist, dass sie sogar jemand dafür umbringen würde, da sieht man ja dann den Unterschied. Genau, also das sehr deutlich gemacht wurde, Geld und Abitur machen einem nicht zu einem besseren Menschen. Genau, also da die Folge fand ich dann wieder ein bisschen, fand ich jetzt im Vergleich zur Autor-Folge nochmals interessanter, genau. Ja, und sie ist auch wieder ein schönes Beispiel eben dafür, dass ich finde, die Serie bezieht immer wieder sehr klar Stellung. Und ich finde eigentlich, eindeutig. Das tut uns sehr gut, oder? Also ich meine, das Frappierende ist eigentlich von 2011, aber so wie die politische Landschaft zurzeit beschaffen ist, dass in der Schweiz haben wir schon sehr lange die SVP, die einfach sehr rechte, menschenverachtende Ansichten hat und auch sehr stark vertritt und auch sehr mehrheitsfähig macht. Aber in Deutschland ist das mit der AfD jetzt auch seit ein paar Jahren noch stärker, also als ob es nicht auch schon so genug Leute gibt. Was jetzt in Deutschland auch wieder passiert ist, ist, dass es wurde ein Verein, der sich halt auch für Menschenrechte und gegen menschenverachtende Praktiken einsetzt, ATTAC, wurde die Gemeinnützigkeit abgesprochen von einem Gericht. Das ist einfach auch ein starkes politisches Zeichen, dass quasi Organisationen, die sich politisch dafür einsetzen, dass eine Gesellschaft, ich weiß nicht, wie anders ausdrücken, aber tatsächlich einfach menschlich bleibt oder nicht doch menschlich bleibt oder auch vielfältig das zulässt und auch Minderheiten schützt, da eingeschränkt wird in ihrer Arbeit. Und das ist was man ja auch weltweit beobachten kann, also dass so zivilgesellschaftliche Vereine, Organisationen, die sich halt für die unterschiedlichsten Themen einsetzen, also was weiß ich, für Frauenrechte oder dafür, dass Kunstszenen frei sind, also dass man sich frei künstlerisch entfalten kann oder dass Leute Landrecht, also die unterschiedlichsten Themen werden ja von zivilstaatlichen Organisationen behandelt. Also zivilstaatlich meine ich immer, zivilgesellschaftlich meine ich nicht zivilstaatlich, sind immer nicht staatliche Strukturen, weil der Staat hat ja oft sehr viel Macht, also hat die gesetzgebende Macht, die polizeiliche Macht, auch die militärische Macht. Und an Orten, also es gibt ja viele Orte, Also Deutschland hatte ja auch die entsprechende Vergangenheit, wo der Staat hat tatsächlich auch seine Bevölkerung unterdrückt. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir es zulassen, dass nicht nur der Staat sich um alle möglichen Themen kümmert, sondern dass es auch zivilgesellschaftliche gibt. Was nicht für einen schwachen Staat spricht, das will ich damit nicht sagen. Genau, und wie mache ich jetzt den Bogen wieder zu... Ach so, ja, und deswegen ist es so gut, dass diese Serie Tatortreiniger, finde ich, auch klar Stellung bezieht und nicht... eine Haltung. Ja, genau, weil ich glaube, es ist wichtig, dass sich Kunstschaffende und Medienschaffende äußern und auch andere Leute. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir Stellung beziehen. Ja, finde das auch... Es gibt immer Leute, die haben da etwas dagegen und die vergessen oder realisieren halt nicht, dass eigentlich eh alles eine Stellung, eine politische Einstellung drin hat. Also jedes Medienwerk, sei Buch, Serie, einfach wenn man es normalerweise nicht gerade direkt bemerkt, ist es halt einfach der Status quo, die Norm, die da dargestellt wird. Oder wenn sie sich genau davor scheuen, komplizierte Themen anzusprechen, ist das auch eine in dem Sinne eine politische Einstellung, weil sie wollen sich eben mit diesen Themen nicht beschäftigen und wollen und es nicht zu. Hinterfragen. Genau, sie lassen es einfach laufen, so wie es immer ist, ist doch gut so. Und deswegen finde ich es gut, wenn eine Serie, ein Film, was auch immer, sagt, nein, das ist uns wichtig, diese Einstellung haben wir finden, das und das kann besser werden oder das und das ist ungerecht oder moralisch kann man so nicht einfach stehen lassen, das müssen wir diskutieren, das finde ich so wichtig. Und wenn Leute sagen so, nein, das nervt sie, dann ist es so belehrend oder so, das höre ich noch öfters, dass eben, auch weil es zum Beispiel eine Serie wie One Day at a Time, weil dort auch jede Folge hat wie so ein bestimmtes Thema, dass sie dann sagen, nee, das will ich nicht, das ist wie so eine moralische Lehrstunde. Und so, ja, okay, sie sind natürlich frei, das dann einfach nicht zu schauen. Und dann können sie ja, es ja einfach nicht schauen. Ja, das ist anders zu sehen. Ich schaue auch Sachen mit Aussagen. Auch. Ich schaue mir auch irgendwelche blöden Actionfilme an, die sagen, Selbstjustiz ist gut. Ja, man kann das ja auch immer kritisch verarbeiten. Muss ja nicht einfach eins zu eins übernehmen. Logisch, genau. Ja, aber eben sobald es halt eher linke, progressive, feministische Themen sind, werden da halt viele Leute immer sehr empfindlich und finden das dann eben sozusagen komplett falsch, dass eine Serie einem vorsagt, was sozusagen moralisch richtig ist oder nicht, obwohl sie das ja eh schon immer machen. Nur normalerweise eben merkt man es halt nicht. Und halt gut verpackt, und ich denke, das ist beim Tatortreiniger ja auch wieder der Fall, weil der kommt ja tatsächlich nicht mit dem Vorschlaghammer, sondern scheut sich auch nicht davor, die Dinge schwierig sein zu lassen. Ja, genau, klare Antworten gibt es nicht jedes Mal. Genau. Ja, das ist auch oft alles ein bisschen komplexer, ja. Also bei der nächsten Folge, finde ich, ist genau so ein Beispiel. Weil dort geht es so um so, also der Titel ist Geschmackssache. Und da geht es dann darum, wie so Männer und Frauen in der Suche nach einem Partner, im Datingleben, so welche Standards sie haben, welche Erwartungen an den Partner. Aber zuerst, also die Folge fängt so an, dass ein Psychotherapeut wurde ermordet und dann Schotti muss dann dort in seiner Therapie, in seiner Wohnung, wo auch die Therapiesitzungen stattgefunden haben, muss er dann putzen. Und zuerst fängt so an, dass dieser Psychotherapeut als Geist Schotti erscheint. Und das war auch wieder sehr kreativ gemacht, also so wie der dann auf einmal irgendwo auftaucht und wieder verschwindet und uns dann einfach, ja, ist jetzt einfach so, Schotti sieht jetzt den und sie reden miteinander und der Psychotherapeut stellt ihnen dann ständig Fragen, so typische Fragen, die halt so in einer Therapie passieren können. Sie reden dann aber auch über die Methoden, die Psychotherapeuten verwenden. Und das war eigentlich schon für sich alleine interessant. Aber dann kommt eben eine ehemalige Patientin und dort ist dann das Thema, dass diese Frau ist dann ein bisschen dicker und dann... Weil Schotti hat eben vorher darüber gesagt, so ja, also ob das Leben noch mehr bieten kann und es wäre schon cool, wenn jetzt einmal die Traumfrau auftaucht und so. Und dann der Psychotherapeut, den eben nur Schotti sieht, sagt dann halt eben so, ja, wieso wollen sie jetzt nicht mit dieser Frau ein Date haben? Oder, und dann geht es eben darum, Schotti sagt halt, ja, sie ist ja dick und er will lieber so blonde, also seine Traumfrau wäre halt blond und schlank und das und das und das. Und dann von da aus gibt's dann, fängt er dann an, mit dieser Frau doch mehr zu diskutieren, so inspiriert durch das, was ihm den Psychotherapeut sozusagen gesagt hat als Geist, und versucht ihr dann wie eine Chance zu geben. Da lernen sie sich ein bisschen besser kennen und man merkt, er mag sie eigentlich schon. Aber dann, wo er sie fragt, ob sie mit ihm etwas essen gehen möchte, gibt sie ihm dann die Abfuhr. Genau. Und dann von da aus besprechen sie das dann genauer, weil er dann hat ihr, wie sagt, so, hey, wieso gibst du mir so eine Abfuhr? Und sie so, ja, ich stehe nicht auf sie, ich finde sie jetzt halt nicht attraktiv. Und dann ist er dann halt total irritiert. Und von da aus sagte er dann auch, ja, er stellt eigentlich auch nicht auf sie, aber er wollte wie ihr mal eine Nettigkeit geben oder so. Und von da aus, es war wirklich interessant, weil sie stand wirklich zu sich. Also sie hat halt auch gesagt, durch die Therapie ist sie selbstbewusster geworden. Cool. Und sie will halt keine Kompromisse eingehen. Und sie hat jetzt auch ein Date mit einem Anwalt, der halt eher attraktiver ist. Und dann Schotti ist da halt dann recht genervt und sagt ihr dann, ja, bei dem hat sie keine Chance. Jemand, der so aussieht wie sie, der muss, sie müsste halt Sport machen oder Operation machen, um dann Chancen bei so einem Mann zu haben und so weiter. Und sie sagt halt dann erstmal, sie mag keinen Sport, das hat sie nicht vor. Sie ist, so wie sie ist sie super. Sie ist eine tolle, lebendige, lustige Frau. Und sie will halt keine Kompromisse eingehen. Sie will jetzt nicht einfach einen Typ, der ihr eigentlich nicht gefällt, aber der halt doch bereit wäre, mit ihr zusammen zu sein. So einen will sie nicht. Wenn sie halt jemand will, der ein bisschen sexy ist wie George Clooney, dann ist es halt diese Person, die sie möchte. Und da haben sie halt ein bisschen ein Streitgespräch, aber am Schluss ist dann aber auch so ein Moment, wo sie sich doch wieder gut verstehen und dann auch wie so sagen, ja, wenn sie halt beide nie jemanden finden, dann würden sie sich dann gegenseitig heiraten. Irgendwie sowas. Ja, cool. Und dann verabschieden sie sich und am Schluss ist Schotti dann wie traurig, also er weint dann ein bisschen. Oh. Also es ist dann nicht ganz klar, ob er halt dann doch tatsächlich mit ihr gerne was mehr gehabt hat. Also man kann es so verstehen, dass dann der Psychotherapeut sagt ihm dann auch so, nein, lauf jetzt nach, so eine tolle Frau wirst du nicht so schnell wieder treffen. Aber eben, sie hat ja eh selber gesagt, dass sie ihn eigentlich, eben, sie hat ihm schon dann die Abfuhr gegeben. Und also ich fand das einfach nett, weil diese Frau wurde dann doch ernst genommen, weil zuerst dachte ich, die kommt nur schnell vorbei und dann haben sie sich halt da zuerst gestritten und ist sie halt wieder ging sie gerade wieder, ist dann aber wieder zurückgekommen. Aber dann wirklich sie als Figur wurde ernst genommen und wie sie dazu stand. So, sie sieht so aus, aber sie hat jetzt auch nicht vor, das jetzt alles zu ändern, nur zum irgendwelchen Männern zu gefallen. Und so, und dann erst wirft ihr dann noch vor, ja, durch diesen Psychotherapeut ist sie zu so einem Selbstbewusstseinsmonster geworden und so. Also es ist auch so das klassische Bild, so, oh, wie kann es eine Frau wagen, mit ihrem Körper zufrieden zu sein? Oder wie kann sie es wagen, von Männern mehr zu, also bei Männern einen höheren Standard zu haben. Wenn er ja selber auch sagt, oh, ich will eine blonde, schlanke Frau, wieso darf sie nicht sagen, oh, sie findet jemand wie George Clooney sexy und vielleicht so einen Typ will sie auch gern haben. Ja, und also ich fand das dann noch recht süß, weil eben, weil sie halt auf beiden Seiten eben, klar, Männer haben solche Standards, Frauen aber auch. Und dann hat die Frage, wie geht man damit um und so. Ich meine, schlussendlich ist eine halbstündige Folge, da kann man jetzt nicht alles auseinandernehmen und jede gesellschaftliche Gender Studies Aspekte jetzt alles reinpacken, aber ich fand es eigentlich wirklich gut gemacht. Ja. Und einfach gut, dass es mal so angesprochen wird und auch die Perspektive von einer Frau, die jetzt eben halt nicht diesem typischen Schönheitsstandard entspricht, dass die eben ernst genommen wurde, dass die zu Wort kommen konnte. Es ist ja alleine, wie du sagst, ich verstehe dich so, es ist ja alleine schon toll, dass so eine Frau gezeigt wird in einer Fernsehserie, Nummer eins. Zweitens, dass sie ernst genommen wird. Und drittens, dass sie auch als sexuelles und romantisches Wesen gezeigt wird. Also sie hat selbst eine Sexualität und romantische und sexuelle Ansprüche. Und das ist allein für sich eine Repräsentation schon mal ganz toll. Also genau. Das hat mich überrascht, weil zuerst dachte ich wirklich, die kommt nur kurz und dann ist sie wieder weg und dann geht es nur noch über den Psychotherapeut. Ja. Aber es ging dann eigentlich mehr um sie als um diesen Psychotherapeuten. Und das ist aber auch, wo ich sagen würde, die ganze Serie ist auch davon geprägt, dass also diese Lernprozesse finden eigentlich immer wieder statt, sowohl bei Schotti als auch bei den anderen Figuren. Es geht eigentlich ständig darum, also immer wieder um so Prozesse mit sich selbst. Ja. Genau. Also er musste dann auch seine Klischees, seine Vorurteile, musste er jetzt da schon mehrmals überdenken. Also in der ersten Folge weg der Sexarbeiterin und hier jetzt eben mit dieser Frau. Übrigens, zu dicken Frauen in Filmen und so. Es gibt jetzt einen neuen Netflix-Film mit wie heißt die? Rebel Wilson. Isn't It Romantic? Den haben wir gestern geschaut. Den können wir auch echt empfehlen. Also er nimmt zum einen romantische Komödien auf die Schippe, aber liebevoll. Und zum anderen dachte ich auch einfach, es ist so angenehm, dass einfach jetzt auch ich liebe die klassischen Liebeskomödien, ja, French Kiss, ein Chef zum Verlieben, total mein Ding. Aber ich dachte es gestern, es ist einfach so schön, auch mal wirklich einfach andere Leute in diesem Film zu sehen. Und halt nicht nur schlank und ja. Also gerade das Dünne ist ja wirklich sehr vorherrschend. Ja, das ist immer so eine erste Linie, die viele immer ziehen, ja. Und Rebel Wilson kann echt einen Film tragen, also von daher, darum geht's doch. Die Frau war? Genau. Also die Frau, weil so wie Schotti dann gesagt hat, ja, sie sind ja dick und blablabla, also sie war schon ein bisschen plus size, aber nicht extrem, weil er dann eben gesagt hat, ja, sie muss jetzt Sport machen und Operationen und ich so, na, also eigentlich sieht die Frau sehr so wie viele andere Frauen aus oder wie viele andere Männer von der Körpergröße. Ja, das ist also auch das noch ist sehr viel immer, ja, dass sie ja gar nicht extrem, also sie hatte nicht extreme Proportionen. Also schon so, natürlich, also man kann schon sagen, ja, sie gehört eher zu dickeren Frauen, aber es ist nicht so, dass man das Gefühl hat, dass die jetzt ungesund, extrem ungesund lebt oder so. Eben so ist es. Und das ist aber bei vielen dicken Leuten auch gar nicht der Fall übrigens mit dem ungesund Leben. Genau, aber es ist, ich glaube, du meinst diese beiden Sachen. Also das eine ist überhaupt dicke Leute volle Personen sein lassen. Also ja. Und einerseits aber auch nicht so immer so, es ist schwarz-weiß. Weißt, es gibt ja auch Leute, die im Spektrum ganz verschiedene Körperformen. Und andererseits aber auch diese Frage, ab wann, also was für Ansprüche bestehen an Körper überhaupt. Also so, ab wann sind Leute dick? Und also ab wann sagen Leute sind dick, die dick schlecht finden? Was auch ziemlich krass ist. Dass diese Linie wird auch ganz komisch gezogen, ja. Oder dass es ein sehr enges Bild gibt, von welchen Körperformen sind okay. Vielleicht können wir es auch so sagen. Ja, genau. Also das ist, ja, genau. Wo werden die Grenzen gezogen? Das ist schon für sich alleine kann man auch da schon darüber diskutieren. Aber allgemein natürlich, egal wie eine Person ihren Körper hat, sie ist es ja trotzdem wert, eine schöne Beziehungen zu führen, ein gutes Leben zu haben, nicht angepöbelt zu werden und so weiter. Das sollte eh für alle gelten. Genau. Es ist einfach so extrem, wie es eben bei Menschen, die selbst eben eigentlich, wo man eigentlich auch sagen kann, dass sie einen durchschnittlichen Körper haben, das ist ja, im Durchschnitt haben viele Leute Körper, die nicht so aussehen, wie sie in den Werbungen oder in welchen großen Filmen dargestellt werden. Das Bild ist schon so verzerrt, das meinte ich. Ja. Genau, und um das ging es da eben. Und ich fand, das haben sie noch schön behandelt. Und sie verteidigt sich da auch dann am Anfang, wo er ja eben wie so eigentlich aus Versehen dann halt sagt, sie sei eben dick. Sagt sie dann ganz klar, ja, das stimmt, aber das heißt nicht, dass er sie jetzt so behandeln darf und dass er sie einfach so aus dem Zeug, genau, von wegen erinnern. Also zuerst mal, sie ist ja eh schon bewusst, das muss man ihr doch nicht sagen. Das fand ich auch super, wenn da irgendwelche Typen auf der Straße das einem dann so als Beleidigung sagen. Einfach so, ich weiß es ja, wieso, es ist ja eh bescheuert, ich gehe doch nicht durch die Welt und weiß das nicht. Und erst, weil du es mir auf eine beleidigende Art und Weise sagst, wird es mir erst wieder bewusst. Nein, das stimmt natürlich nicht. Also das war auch so ein Detail, wo ich auch da gedacht habe, da haben sie jetzt mal, die Schreiber oder Schreiberinnen von dieser Folge haben sich da auch tatsächlich, haben entweder selber diese Erfahrungen hier reinpacken können oder haben halt gut recherchiert oder sind einfach auch empathisch genug, um zu checken, wie das wohl für solche Leute ist. Wie kommt er allein dazu, überhaupt einen Kommentar zu ihrem Körper zu machen? Mhm. Ja, das waren die 4 Folgen, gell? Ja, die Staffeln haben dann so 4 bis 5 Folgen, also eben recht kurz. Ja, super. Dann machen wir weiter mit dem Tatortreiniger und wir schauen mal, ob wir einzelne Folgen intensiver besprechen. Das wird sich dann noch rausstellen. Ob wir einzelne herausheben oder tatsächlich so Staffel für Staffel durchgehen, das machen wir ein bisschen nach Lust und Laune. Und ich verspreche, bis zum nächsten Mal habe ich die Folgen danach wieder geguckt. Dann war das nämlich unsere erste Folge zu Der Tatortreiniger. Wir legen euch die Serie sehr ans Herz. Genau, viel Spaß beim Schauen. Und wir waren Ann-Sophie und Nuria. Tschüss. Tschüss. Ist es 11 oder 4? Ja, ich glaube, das ist halt nicht sehr.